Hallo. Hallo. Ja, Freunde, was war da denn los? Ja. Letzte Woche. Das ist ja fast schon peinlich ein bisschen. Ja, was da passiert ist für uns. Ja, nicht nur für uns. Nicht nur für uns, nee, wir hätten es ja nicht wissen können. Aber fangen wir auch mal von vorne an. Was ist eigentlich passiert? Wir nehmen nichts ahnend am Sonntag die Folge auf mit Speiseplan, der es ja noch gab. Und gedenken natürlich, die Mensa-Woche findet wie gewohnt statt. Und mit dem Comeback der Bowl. Mit der Comeback der Bowl am Donnerstag. Nicht nur irgendeine Mensa-Woche, sondern wahrscheinlich somit die beste seit Wiedereröffnung. Weiß auch nicht, ja. Also seit Corona-Wiedereröffnung. Jeden Tag Highlights gab es da. Eigentlich. Ja. Zum Semesterstart sozusagen. Ja, und dann schaust du am Montag rein. Ich habe am Montag war schon im KG4 gesessen, voller Vorfreude. Da war noch eine Stunde oder so, bis wir gehen wollten. Und habe noch mit Aaron geschrieben. Grüße gehen raus. Und der hat gefragt, ja, soll man einen Kaffee trinken? Da habe ich gesagt, ja, können wir machen, sollen wir vorhin in die Mensa gehen? Und er hat gesagt, wie, Mensa hat doch zu, hat er mir geschrieben. Da habe ich gesagt, nee, Mensa hat offen, wir haben gestern noch Podcast aufgenommen. Tja. Und dann, ja, guck mal auf die Seite des Studierendenwerks. Tada, gehe ich da drauf, die Mensa hat geschlossen. Das war schon so ein... Das war hart, ein harter Rückschlag. Schlag ins Gesicht. Und ich meine, ja, ihr seid auch extra nochmal hingegangen, oder wie? Nee, ich hab aber morgens damit gerechnet, so, ja, nachher. Du hast schon damit gerechnet? Nee, aber ich meine... Nee, ich bin nicht nochmal hingegangen. Ah, ja. Ich hab dann mich auf diese offizielle... Ja, gut, ich hab's ja gesehen. Ich war auf der Homepage. Ich war im KG4 und hab gesehen, das hat definitiv nicht auf. Mhm. Ja, und aus Insiderkreisen wissen wir auch, dass es tatsächlich so spontan war, wie es für uns alle war, ja. Die Schließung. Also... Wohl muss das irgendwie am Wochenende entschieden worden sein, dass jetzt die Mensa auch zumacht. Ich glaube, das war mit einer der herbsten Rückschläge für die Studierenden in Freiburg. So 3.000, 4.000 Leute, die gedacht haben, wir gehen jetzt in die Mensa. Ja. Fuck, was esse ich jetzt? So kurz vor knapp, so morgens. Ja. Morgens. Ja, man hat auch gemerkt, die Essenslage in der Innenstadt ist nicht mehr dafür ausgelegt. Nicht mehr das, für Tausende Studierende. Ja. Überall Spaghetti-Teller für 2-3 Euro. Jetzt haben wir auch viele Läden aber auch zu. Ich war letztens mal wieder beim Uni-Döner. Da war ich ja schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ja. Aber da war offen und ich komme rein und da bin ich wohl gerade in so ein Krisenrad reingeplatzt. Vom Unidöner, Vom Unidöner, von der Belegschaft. Und es waren Feuer oder wie? Hä? Wen die jetzt Feuer? Weiß ich nicht. Jedenfalls haben sich keine Spieße gedreht. Und mir wurde dann angeboten, dass ich eine Banane haben könnte, die auf dem Tisch lag. Aber ich habe dann gesagt, hab was anderes im Sinn gehabt. Aber ja, also es machen halt auch so Läden, glaube ich, dann mal einfach pauschal jetzt dicht. Also Stichwort auch O'Kellys. Das hat zwar jetzt mit der Mittagsverpflegung relativ wenig zu tun, aber die haben sich auch entschieden, einfach mal bis Anfang Dezember komplett zuzumachen. Wahrscheinlich dann auch eben die Belegschaft dementsprechend mal Kurzarbeit auf Kurzarbeit oder vielleicht auch sagen wir, unterbrechen jetzt mal, ich weiß ja nicht. Ja, ich meine, es gibt ja diesen Deal, dass quasi die Gastronomen bekommen den Vorjahresumsatz erstattet. Also deswegen ist gar kein so schlechter Deal für Gastronomen eigentlich. Mal okay. Weil du kriegst quasi den kompletten Umsatz, den du im Vorjahr in dem Monat gemacht hast, einfach so auf die Hand. Mhm. Aber mit der Bedingung musst du die Leute beschäftigt halten. Also davon würde ich ausgehen, ja. Sonst könntest du dich ja da richtig dran bereichern. Ja, davon würde ich ausgehen. Okay. Von daher, was mich aber trotzdem überrascht, weil die Mensa muss ja eigentlich offiziell nicht schließen nach den Regelungen. Cafeterien, Mensen sind da eigentlich ausgenommen. Ist das so? Ja, aber die Mensa ist halt nicht eine Mensa, es ist halt gehobene Küche. Richtig. Ja. Es sieht sich selber gar nicht als Mensa an. Ja. Das ist eigentlich ein normales Restaurant. Ich okay. Ich selbst gedacht, als 4-Sterne-Restaurant müssen wir natürlich jetzt schließen. Ja, ist klar. Ja, ich glaube einfach, die haben halt selber gemerkt, auch okay, es ist schwierig durchzuziehen, Corona-konform. Also es war ja einfach immer problematisch in der Mensa, muss man davon sagen. Und das Gute für die Mensa ist, dass sie uns ja in der Kreativabteilung haben. Genau, wir haben leider noch kein Geld gesehen dafür, für die Idee. Aber die Anträge laufen. Die Anträge laufen. Die Anwälte sind eingeschaltet. Weil natürlich wir eigentlich die ursprüngliche Idee hatten mit dem To-Go-Service. Ja. Schon vor. Das war eine Mensa-Utopie. Ja, Folge... Ja. Drei. Haben wir schon vom Abholdienst der Mensa geschwärmt und jetzt wird er aber... Von daher, Corona hat doch auch was Gutes. Ja. Vielleicht. Ich erinnere auch an die Worte, mit denen die Nachricht mich ereilt hat. A dream comes true. Ja. Genau, I have a dream, haben wir damals gesagt. Jetzt ist es da. Yeah. Ja, bin mal gespannt. Also, gehen wir da gleich mal rein in den Montag, was es da zu Leckeres ja, also, gibt. Man muss vielleicht sagen, es wird jetzt, wir haben natürlich sehr wenig zu besprechen, weil es gibt nur ein Essen. Essen 3. Komischerweise. Interessanterweise. Und ich würde sagen, wir werden auch ein bisschen den Fokus drauf legen, wie gut eignet sich das eigentlich zum Mitnehmen. Weil es gibt ja Essen, die sind Tuba-Essen, die kann man super irgendwie in einen Tuba reinpacken. Super-Tuba. Das bekannte Super-Tuba-Essen. Und es gibt Sachen, die sind einfach blöd, weil alles zermanscht in eine Brühe und das will ich nicht haben. Hm. Genau. Das ist die Frage auch, aber du weißt es, glaube ich, ne? Was? Wenn du jetzt keine Tuba-Dose dabei hättest, genau, dann also ist das ja irgendwie ja. auch, oder? Also es geht quasi, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder die eigene Tuba mitbringen und kriegt es dann darin gemacht. Oder man bringt nichts mit, dann kriegt man halt so eine Einwegverpackung von der Mensa. Die aber nach Eigenaussage der Mensa nicht umweltfreundlich ist. Mhm. Das würde ich unterschreiben. Das haben sie schon selber zugegeben, dass das noch nicht die optimale Lösung ist. Okay. Deswegen natürlich hier der große Aufruf. Fick die Umwelt, bringt kein Tuba mit. Nein, ja. bringt natürlich Tuba mit. Ich denke mir, das macht ja auch Sinn. Also sie wissen ja noch gar nicht, wie das angenommen werden wird. Das ist jetzt auch mal so ein bisschen eine Testwoche, vermute ich mal, für dieses System. Ja. Also, ja, wenn wir wollen, dass es noch die nächsten paar Wochen zumindest als Option da ist, dass es da was zu essen gibt, dann sollte man das, glaube ich, auch mal relativ stark wahrnehmen und einfach hingehen, dass diese Woche so gut es geht. Ich bin auch tatsächlich gespannt, wie das überhaupt angenommen wird. Ich fürchte fast nicht besonders. Ich befürchte es auch nicht, aber trotzdem, unsere 20 Hörerinnen und Hörer, die jedes Mal bei uns dabei sind, die sind bestimmt, der ist es wohl, der Mensa liegt ja genauso am Herzen wie uns und da wisst ihr Bescheid. Vielleicht also. Wäre das die Gelegenheit, diese Leute mal kennenzulernen. Ja, stimmt. Niemand dort ist. Ja. Also morgen um 12.45 Uhr. Man sieht sich. Wir sehen uns an der Mensa-Ausgabe. Aber an welcher wissen wir noch nicht. Denn nee, ist ja, wie das läuft, müssen wir noch spekulieren. Da wurde bisher auch nur spekuliert, auch unsere Insider. Es gibt nur Spekulierungen, ja. Auch die Insider wissen nicht Bescheid. Die Maulwürfe, die wir platziert haben. Whistleblower. Okay, dann lass uns zum Plan gehen. Am Montag gibt es To Go. Die Spaghetti Bolognese und die Spaghetti Soja Bolognese. Immerhin also gibt es die gute Wahl. Also genau genommen sind es eigentlich zwei Essen, müsste man sagen. Genau genommen sind es zwei Essen. Sind aber immer so. Sind eigentlich immer zwei Essen. Es gibt öfter eine Wahl. Gibt es eine Wahl? Ah, halt, bei zwei Essen gibt es eine Wahl. Ah, nee. Gibt nur einmal eine Wahl, oder? Und nee, bei der am Donnerstag. Aber lass uns nicht so vorgreifen. Ja. Entschuldige. Ah ja, stimmt. Nee, das war selber schuld. Ja, ja. Alles okay. Alles okay. Ja, umarmt euch. Ich hatte den Ball flach. Okay. Keine Sorge. Also ja, ein Klassiker. Also man sieht, da sieht man auch schon, dass die Mensa halt, die will locken, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Da muss die haben selber die Befürchtung, oh, kommt da überhaupt jemand? Aber die sind ja wohl. Da müssen wir jetzt richtig einen Klassiker rausballern, dass das was wird. Guter Schachzug auf jeden Fall, weil es ist natürlich auch ein gutes Tuba-Essen. Ja. Das kann ich in einen Tuba machen, kein Problem, wenn das alles zusammen. Im Gegenteil, es wird sogar noch besser. Weil es zieht schön durch in die Nudeln rein. Ja, das stimmt. Weil der italienische Nudelkoch, Pasta-Koch, die Pasta-Mama, die kocht ja auch die Nudeln so kurz vor al dente und dann nochmal in der Soße kochen. Ja? Ja. Das ist sozusagen die Möglichkeit für euch, das selbst mal zu tun. Genau. In der Mensa. Ihr holt es sozusagen ab, die sind ja auch immer gut al dente. Genau, und dann die garen noch mal kurz durch weiter. Zu Hause auch aufwärmen, dann werden die perfekt und ziehen nochmal durch und... Könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen aufpolieren, indem ihr selber Parmigiano Reggiano dazu kauft. Oder ein bisschen kaltgepresstes Olivenöl. Ja. Aber Basilikumblätter. Ja, und schon ist euer 4-Sterne-Essen für euch zu Hause für in 2 Minuten zubereitet. Unter 3 Euro. Ich sag mal, Vorteil ist der jetzt natürlich so ein bisschen Mensa-Atmosphäre sich mal aufgenommen hat mit dem Handy oder so. Ich habe das gemacht für unser Intro. Die werde ich natürlich dann abspielen lassen, wenn ich hier morgen die Bolognese zu Hause esse. Dann mache ich schön Mensa-Atmosphäre. 10 Minuten Mensa-Atmosphäre to chill. Ich werde es auch auf YouTube noch hochladen für euch. Und dann könnt ihr euch das auch zu Hause reinmachen. Okay, das ist ein nice Schachzug. Aber so ein bisschen so Dauerschleife. Das ist ja, klar. So. Ja, das muss schon so, ja. Ich mache eine Schleife draus. Ich glaube, ich habe so 10 Minuten aufgenommen. Ich hoffe, ich habe es noch. Okay. Ich rede keine Scheiße, aber ich glaube, ich hab's noch. Da mache ich eine Playlist Mensa to chill. Ja, den Link findet man dann in der Beschreibung. Hoffentlich. Wenn nicht, habe ich es verkackt. Sorry. Dann schneiden wir das raus. Ja, direkt. ja, am Dienstag gibt's Falafel. Mango-Curry-Dip. Couscous-Gemüsesalat. Pardon, das wäre das perfekte Trio gewesen. Ja, tut mir leid. So, aber dann sag doch noch, hoffentlich sind die Falafel nicht aus... Rote Beete. Richtig. Ja, bitte nicht Rote Beete nehmen. Wenn, dann müsste es dastehen. Okay. Ich glaube, das wird Rote Beete sein. Doch, ich glaube. Ich spalte eine Meinung hier. Alle guten Dinge sind drei. Rote Beete, ja, nein. Das war jetzt zweimal so. Ich traue denen auch, okay, den Trolls traue ich zu, dass es auch ein drittes Mal ist. Hast du es schon mal dann gegessen, als es wieder die Falafel gab? Ja, ich stand ja so schon praktisch in dem Treppenhaus an der Ecke. Ja. Dann habe ich es dann nicht eingesehen, nochmal weiterzulaufen. Und war wieder Rote Beete. Und zwar Rote Beete. Mhm. Ja, nee. Also okay. Nicht so ein Fan von. Ich würde auch vorschlagen, bei dem Essen einen Tupper mitzubringen, das drei Kompartiments hat. Ich nämlich auch kein Tupper essen. Zwei, oder? Nee, eins für die Falafel, eins für den Curry Dip. So krass wird's drin. Ich würde sagen, die Falafel und den Couscous-Gemüsesalat kann man eins machen. Weil der Couscous-Gemüsesalat, der suppt nicht so. Der ist eher trocken. Ist jetzt nicht so, wo die Sapsche unten drin hängt. Okay. Also, das kann man schon in einen Tupper machen, aber das alles zusammen in einen Tupper, das ist tatsächlich schwierig. Da muss man es vorsichtig tragen. Da muss man mit ruhiger Hand heimgehen und darf nicht über Kopfsteinpflaster mit dem Fahrrad fahren. Schwierig. Schwierig. Ja. Also da gibt es keinen Super-Tupper, sondern ein... Was ist das Gegenteil? Mitteltupper. Mhm. Okay. Und auch vom Essen her würde ich sagen... Ja, das ist vielleicht ein Dip in der Formkurve. Da ja, fragt man sich, warum am Dienstag so ein Essen und nicht sozusagen vielleicht Mittwoch eins nach vorne verschoben oder noch ein anderes Highlight essen. Ja, also da lockst du halt keinen vom Ofen vor, glaube ich. Ja, mich, die scharfe Asiasuppe wäre ein Top-Essen. Nee, scharfe Asiasuppe wäre ein Top-Essen gewesen. Das ist auch super, das ist auch was für die kalte Jahreszeit. Die Frage ist, wie machen wir aus einer scharfen Asiasuppe in Essen 1? Man hat sehr das Angst. Ist in Essen 1. Ja, das stimmt. Die scharfe Asiasuppe? Ja. Das ist doch ein schneller Teller. Ja, aber ich sag mal, das kannst du safe. Bisschen mehr genau. Ist es ein Essen 1. Aber die Leute denken dann, scharfe Asiasuppe, geil, 1,80 und dann steht da auf einmal 2,59. Ach so, ja gut, dann verkaufst halt als 1,80. Oder als wegen mir 2,20 €. Okay. Und machst halt ein bisschen mehr. Oder du reichst noch was Besonderes, dazu. Zum Beispiel ein Zimt oder ein Fladenbrot nach Wahl. Nach Wahl, wenn man vorfühlen kann mit der Zange. Genau, was will vorfühlen. Ja, ich glaube, das wird nicht möglich sein. Das wird nicht möglich sein. Ich bin gespannt, oder wie so, das... Ja. Oder so ein bisschen Koriander. Koriander, genau. Ja. Teuer. Und echtes Safran. Bisschen, wie heißt ein anderes teures? Trüffel. Ja. So. Ich bin mir gespannt, wie das morgen ablaufen wird. Es ist ja die Frage, wo wird es ausgegeben? Ja. Um mal einen kurzen Einschieb zu machen. Was wäre das Sinnvollste? Jetzt mal so hygienetechnisch. Also richtig unsinnvoll wäre auf jeden Fall am Band. Ja, ich denke, das normale, die normale Schlange. Weil, ich glaube, man muss rein. Ja, aber am Band würde ja bedeuten... Da muss man wieder in dieses Gewächshaus da rein. Und das ist die absolute Corona-Hotzone. Ich glaube, das wird nicht gemacht. Ich schätze wahrscheinlich am normalen Essensstand. Essen 2. Nee, das ist auch zu eng. Nein, ich hätte gedacht, die bauen was aus beim Ausgang zum Mensagarten, aber dem hinteren, der beim Pavillon. Ich denke, dass das so gemacht wird, dass du halt Platz da auch zum die Schlange stellen. Ich meine, da wird sich eine Schlange bilden. Ich glaube, man muss rein. Ich denke auch. Aber man geht ja dann kurz rein, aber nur bis zum Nachschlag, wo die Mikrowelle ist. Und dann ach da, Mensch. Und dann geht man wieder zurück. Ah. Ja, aber da haben die gar nicht die Infrastruktur, um was rauszugeben. Mensch. Klar, da beim Nachschlag haben die das doch. Ja, aber da kannst du ja nur so Nachschlagzeug rausfahren. Gut, Spaghetti und Bolo, das könnte ich schon vorstellen. Raus, aber bei anderen Sachen weiß ich es jetzt nicht. Also ich würde auch vermuten, Essen 2 Schlange, die im Moment Essen 2 Schlange. Und dann auch so geführt, dass man dann praktisch über den Mensagarten damit wieder rausläuft. Ja, das, weil da ist halt auch der Abstand von den Mitarbeitenden zu den Leuten gewährt durch die Theke. Ja. Theke, aber das sieht schon so hygienisch aus. Das würde ja bedeuten, dass eine Schlange unten im... Ja, aber da hast du dann wieder die Security. Genau, und da halt mit Abstand und lüftest halt durch und dann wird es schon okay sein. Okay. Ich vermute mal, dass sie dann an der Tür sozusagen kontrollieren, dass in diesem Foyer die Abstände einigermaßen eingehalten werden, zumindest, beziehungsweise eine Zahl von, lass mal sagen, 20 bis 30 Leuten höchstens da in der Schlange stehen, drin. Mhm. Und dann draußen halt. So, also ich, keine Ahnung, man wird sehen, aber das finde ich jetzt sinnig. Ja, und ich meine, es hat, ja, die UB hat ja auch offen, da hocken ja auch irgendwie 400 Leute drin und... 400? Stimmt. 400? Ich denke schon. Echt? Über die ganze Stockwerke verteilt. Kein Plan. Im Moment. Ah, nee, man weiß es sogar. Steht ja immer dran, wie viele Plätze. Ich glaube, es sind... Nee, steht dran, wie viele noch übrig sind. Ich glaube, die lassen schon 400 Leute rein. Echt? Ohne es zu wissen. Komplette Schätzung. Keine Ahnung. Das klingt für mich... Vielleicht auch 200. Zu viel. Das klingt für mich, als würde da jemand in die Glaskugel gucken. Ja, das ist ein bisschen. Aber ich war oft in der UB in der Zeit, also... Okay. Okay, ich nicht. Aber also, ich war nur diese Nachtschicht, habe ich da, Anführungsstrichen, Nachtschicht habe ich mal gemacht. Das war noch Zeit. Gut. Boah, ja. Nachtschicht in der UB, so komm, ich gehe mal noch zwischen 10 und 2. Ja gut, das geht ja sowieso nicht mehr. Das war voll gemacht, gell. Das war geil. Hast du noch 24 Stunden? Da war es richtig ruhig. So, ich habe in 2 Stunden Abgabe, nochmal schnell bis um 12 Uhr noch was schreiben. Das fand ich geil. Konntest du danach auch dann noch irgendwo ein Bierchen trinken? Ah, wobei, nee. Es geht auch nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Scheiße. Aber oft waren wir da auch sehr produktiv in so Nachtschicht. Ja, ich fand es teilweise gut. Ja. Man macht ja Nachtschicht auch nur, wenn einem richtig, wenn halt die Scheiße brennt. Wenn es brennt, ja, das stimmt. Deswegen, okay. Ja, dann muss man halt produktiv sein. Das stimmt, ja. Okay, so. Dann vom Exkurs zurück zum Plan, würde ich sagen. Ja, Mittwoch hier, 11.11. Narrenfeiertag. Und es gibt die Pink Sauce. Nari. Mit Gemüse in Gnocchi-Pfanne, Schafskäse-Topping. Naro. Klingt super duper. Super duper. Und es ist bestimmt auch, also jetzt mal so ein kleiner Augenzwinker an uns, oder? Ja. Grüße zurück an der Stelle. Wir kommen gerne, wir folgen der Einweisung. Ist angekommen. Wir wären auch so gekommen, aber das ist natürlich nett. Das ist eine nette Geste. In der Mitte der Woche geht's. In der Tat, ja. Da geht er, da wird es einem warm ums Herz. Ja. Ja, da freuen wir uns drauf. Und ist auch ein, sag ich mal, okayes Tupper. Absolut. Also, ich bin nicht ganz so der Fan, wenn dann quasi das alle, die ganzen Gnocchi mit kompletter Soße überdeckt sind. Weil ich mag es auch gerne mal, Gnocchi einfach so zu essen. Ja. Das Knusprige ist genau, verloren. Um mal zu sehen, wie schmeckt ein Gnocchi eigentlich ohne die Soße. Aber das muss man dann halt verkraften. Das ist völlig okay. Ja, normalerweise die Soße ist ja auch nie so viel. Ist auch nicht so viel. Das ist ja so ein bisschen. Das stimmt. Ja. Also, ja. Das ist da okay. Da freuen wir uns. Das ist ein Gut. Ein Gut gibt es da von mir. Ja, was gibt es am Donnerstag? Donnerstag. Die Thai-Reispfanne mit Erdnussdip, Tofu-Taler oder gebratenen Hähnchenstreifen. Das ist ja richtig, ja. Gab's das schon mal? Sagt mir so jetzt nix. Ja, nicht. Aber ist vielleicht auch so eine, so ein bisschen eine Mischung aus dieser, der letztens angebotenen, was gab's da auch, irgendwie so eine mildes Erdnusscurry. Das war geil. Und ich meine, so weit weg klingt das jetzt nicht. Ich meine, also diesen Erdnussdip mit diesem Tofu-Taler, das gab's schon mal. Aber ob das zusammen mit so einer Thai-Reispfanne war, bin mir gerade unsicher. Ich weiß auch nicht, ob Erdnuss was Thai-spezifisches ist. Das würde ich jetzt eher mal verneinen. Aber I don't know. Ich kenne mich schon in der Thai-Küche. Du warst schon in Thailand. Ja. Also, in der Lau, Erdnuss gegessen. Das Tofu-Taler. Gibt's schon, ja. Wird schon viel verwendet auf jeden Fall. Dann. Aber ist sicherlich auch in anderen asiatischen Ländern. Mhm. Aber ich meine, prinzipiell, sag ich mal, hört sich das gut an. Ja, denke ich auch. Es ist ein okayes Tupperessen, würde ich sagen. Man will ja eigentlich nicht, dass so Dip-Sachen sich direkt immer vermischen. Aber mit dem kann ich mir das vorstellen. Aber ich denke mal, der Dip wird auch eher zähflüssig sein und nicht irgendwie verlaufen. Ja. Also ich stelle das ein bisschen wie Erdnussbutter vor. Oh, oh, oh. Aber nicht süß. Oh. Ich glaube schon ein bisschen soßiger wie Erdnussbutter. Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, ich würde so ein kleines extra Tupper mitnehmen. So, hier machen die Süße nein. Da war eine richtige Tuba-Collection. Weil man hat dann vielleicht die Möglichkeit, vielleicht kriegt man ein bisschen mehr von dem Erdnussdip. Ich habe noch eine Idee, weil die Mensa uns ja scheinbar gerade so zuhört. Die könnten ja auch so ein Tuba-Set rausbringen. Mit so dem Logo. Für 5 Euro. Geil. So eine Tuba-Compartment-Ding. Dann haben die es auch leichter, weil dann haben sie sozusagen fast schon ready-made, wo halt alles hingehört und wie viel von allem dann reinpasst, damit es eine Mensa-Portion entspricht. Mhm. Und die Mensa-Liebhaber und Liebhaberinnen haben ein Andenkenprodukt auch über die Studienzeit hinaus noch. Ja, das man verwenden kann. Dafür würde ich 5 ein, Euro ein Leben lang würde ich 5 Euro investieren. Ein Tupper. Ja. Da gibt man seinem Kind später noch das Brot mit in die Schule mit dem Tupper. Aber nur am sagt, aber nur wenn man feiert, also wenn es Geburtstag hat oder so. Ja. Das ist halt auch wertvoll. Sonst wird es im Turnbeutel vergessen. Ja. Das ist wie das Porzellan von der Urgroßmutter. Ja. Und cool wäre, wenn es im gleichen Blau wäre wie das Gebäude. Ja. Und unser, Label ist noch mit drauf. Vorne. Unser Logo. Ja. Das wäscht sich ja irgendwann auch ab. Und da sind wir realistisch. Das wird nicht jeder immer per Hand spülen. Sonst kommt immer eine Spülmaschine und da sind ja solche Aufdrucke immer schnell weg. Aber das wäre schön. Ja. Aber wir wollen auch jetzt nicht zu viel verlangen. Es wird auch interessant, ob quasi die Portionsgrößen jetzt eher steigen oder eher weniger werden durch diese Aktion. Weil man hat nicht mehr den Teller als Maß aller als Dinge. Orientierung, ja. Wie viel Spaghetti packt man jetzt in so einen Tupper rein, dass man in die Hand kriegt? Das ist manchmal schwierig abzuschätzen. Aber die haben es, glaube ich, mit der Zange oder mit was die das immer dann rausholen, haben die, glaube ich, ganz gut. Ja, haben die es gut im Griff. Ja, jahrelange Erfahrung. Die wissen so, zack, das ist die Portion. Ja, okay. Ich denke auch. Ein Schöpfer Soße. Aber man kann es probieren und mit einer Riesenschüssel da ankommen. Ja, das ist die Frage, man muss jetzt schon mit einer Riesenschüssel kommen. Ist ja nichts drin hier. Ja, wäre ja nicht satt. Man kann sagen, hey, das ist doch kein schneller Teller, ich möchte essen 3. Aber wir wollen ja die Mensa auch nicht arm machen mit unseren fiesen Tricks. Wir wollen nur lecker essen. Ja, aber nur lecker und viel. Genau. Okay, gut. Viel Foodkoma Freitag. Ja, yeah. Da habe ich schon den perfekten Tupper-Begriff und zwar, das ist Torpedo-Tupper. Ja, auf jeden. Oh, da wäre ich so gern da, ich bin leider nicht da. Wer hat bitte Tupper-Dosen oder Boxen in Torpedo-Form mitnehmen? So Bananen-Tupper gibt es ja auch mal. So eine Bananen-Form. Sowas brauchen wir halt nur für. Cannelloni gibt es nämlich. Mit Gemüse, Käsekruste, Tomatensauce und Petersilienpesto. Da kannst du am Freitag eine Portion reinstellen und wachst am Sonntagabend auf. Was ist passiert? Zack, die nächste Woche beginnt. Ja. Das ist Winterschlaf. Das ist traumhaft. Da kannst du richtig das Wochenende durchpennen. Denn man kann ja eh nichts mehr machen. Willst du machen. Am Wochenende. Ja, das ist nochmal ein schöner Ausklang der Woche, würde ich sagen. Also da komme ich auch gerne und hole mir die ab. Würde ich auch machen. Also ich werde auf jeden Fall, ich sag mal, den Dienstag schwänze ich wahrscheinlich, aber sonst sieht es ganz gut aus, dass ich jeden Tag mit meinem Tupper in der Schlange anzutreffen bin. Also ihr wisst ja jetzt, nachdem ihr Ausschau halten müsst, der hat ja diesen Artikel auf Footer geschrieben. Was? Aber würde mir übrigens, Kritik habe ich da übrigens gehört. Oh. Und zwar soll das anscheinend so ein Bezahlartikel sein. Ja, das ist richtig. Das habe ich aber, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Da wurde ich übers Ohr gehauen, quasi auch. Wenn du nur den Content schreibst. Genau, ich bin nur der Schreibsklave und ob das dann ein Bezahlartikel oder nicht ist, da habe ich keinen Einfluss drüber. Die haben gewusst, das wird angeklickt, dafür muss man dann. Die haben gewusst, das wollen die Leute lesen, damit generiert man Abos, da sind die Leute so heiß drauf. Vielleicht hat es ja auch mal die Zielgruppe ja auch dieses Abo hat und den Bezahlartikel aufrufen kann. Nein, eben nicht. Und die Leute übers Ohr gehauen. Die Studis haben das nicht. Ja, die müssen sich ja den Futter als Abo holen. Tja, das ist in der Interesse von Futter war, das als Pay-Artikel zu machen, I don't know. Ja, weiß ich auch nicht. Aber die schreibende Zunft braucht auch Geld. So, ich muss ja auch über den Winter kommen. Richtig. Wenn nicht nur Steckrüben essen. Steckrüben-Curry. Obwohl das eigentlich lecker ist, ja. Ja, gut. Tja, also, was lässt sich jetzt sagen? Es wird eine spannende, experimentelle Woche, würde ich sagen. Ja, eine ganz spannende Zeit auch, gell, in der wir hier am Leben sind und so. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass das To-Go-Angebot das gibt. Auf jeden Fall, also besser als wochenlang zu. Ja. Jetzt diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, ist schon toll. Sehr gut. Dann müssen wir es halt auch machen, gell, in Anspruch nehmen, weil wenn jetzt nur mir da rumstehen, dann machen sie es auch keine 2 Wochen lang. Ich glaube, die Leute sind erst ein bisschen verhalten. Aber wenn sich dann so ein bisschen rumschmissen, voll geil, klappt voll gut, ey, nimmst einfach deinen Tupper mit, dann läuft es. Das ist schon so ein bisschen Sache, es ist halt einfach keiner in der Stadt jetzt. Also, wenn ich jetzt irgendwie in der Stusi noch wohnen würde, die Anfang meines Studiums, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich jetzt in die Mensa radel, mir da ein Essen hole, wieder zurückradel, dann ist es kalt, dann muss ich es wieder aufwärmen, dann denke ich, ach, da habe ich ja schneller selber das gemacht. Naja, wie ist es denn mit den Zweifel, die Leute vielleicht sind? Das kann auch sein, ja. Oder man sagt, hey, ich mache eine Morgenschicht in der OB. Tupper mir kurz mein Essen, esse es draußen schön im Rondell bei Sonne und dann fahre ich heim. Ja, ich glaube, so viele machen gerade, sind auch gerade auch nicht mehr eine UB einfach. Halt Anfang der Semesters. Kein Mensch schreibt mehr so Hausarbeiten. Also ich war nur in der Philo-Bib, aber da waren wir zu zweit insgesamt. Also ich und noch jemand anderes war da. Das war's. Mhm. Und im KG4 ist auch nichts mehr los, das weiß ich auch. Aber es bleibt spannend, wir werden sehen. Vielleicht ist auch die Hölle los morgen. Es gibt schließlich Spaghetti Gemüse so. Ja, Bolo. Ich mutmaße mal noch, dass vielleicht auch der erste Schritt zu einem Lieferservice sein könnte. Oh. Ich meine, to go ist der erste Schritt und dann könnte es ja auch anders sein, dass es SWFR sagt, okay, wir haben Leute, die müssen wir beschäftigen, fahrt hier Mensa-Essen aus. Fahrräder. Gibt es dann so zentrale Stellen, wo das dann sozusagen ausgegeben wird. Stusi würde sich ideal anbieten auf dem Parkplatz. Ja. Zack, macht mir so einen Mensa-Foodtruck und fährt hier so. So, ein Mensa-Foodtruck. Zum Beispiel. Oder da hätten wir schon mal die Studierendenwohnheime gut abgedeckt. Ja. Mit so einem größeren Ding. Und dann könnte man noch so gucken, wo sind noch zentrale Dreh- und Angelpunkte. Ja. Und gibt es da aus. Das ist eine gute Idee. Und für Aufpreis liefert man es frei Haus. Sag mal 3,95. Anstatt 2,95. Mindestbestellwert, aber 10 Euro. Ja. Muss eine große Idee. Die geben muss dann belegen. Und ab 20 Euro kriegst du eine Flasche Cola dazu. Oder ein Lambrusco. Okay, ja. Oder Nachschlag. Ja, das wäre noch geile Sache. Ja. Du, die Möglichkeiten sind offen, aber jetzt schauen wir erstmal, wie das hier läuft mit dem To-Go. Und ich würde sagen, dann sind wir durch für heute, oder? Ja. Wenn es keinen Gesprächsbedarf mehr gibt. Können wir dann nächste Woche eruieren, wie das Ganze war und was vielleicht nächste Woche noch besser gemacht werden kann. Wir wissen ja, dass die Mensa zuhört. Ja, teilt uns auch gerne eure Erfahrungswerte, schreibt uns eine Mail. Direktes Feedback. pinksauce@tutanota.de. Wie ihr das so fandet mit dem To-Go. Das würde uns interessieren. Ja. Gut dann. Adieu, mon Dieu, und bis nächste Woche. Gute Nacht. Ja, tschüss. Eine gute To-Go-Woche. Ciao.